haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Urne, erster Teil. Meine neue Klientin trug einen dunklen Mantel und eine übergroße Sonnenbrille, die fast ihr ganzes Gesicht bedeckte. Obwohl es in meinem Büro alles andere als hell war, behielt sie die Brille auf. Mein Name ist Andrea Portman und ich möchte, dass Sie nach meinem Bruder Andreas suchen. Andrea und Andreas? Ihre Eltern scheinen nicht gerade mit Fantasie gesegnet zu sein. Sie hatten sich entschieden, dass ein Mädchen Andrea und ein Junge Andreas heißen soll. Damals ahnten Sie nicht, dass wir zu zweit waren. Sie sind Zwillinge. Keine Eineiigen. Ich bin die Ältere. Und der Jüngere ist verschwunden. Er antwortet seit einer Woche auf keine Anrufe oder SMS. Vielleicht hat er sich in die Berge zurückgezogen. Andreas ist ein Stadtmensch. Wir haben uns nicht so oft gesehen, aber wir hatten regelmäßig telefonisch Kontakt. Eine vermisste Person aufzufinden kann teuer werden. Mehr als 500 Franken kann ich nicht locker machen. Ich habe gerade eine neue Ausbildung begonnen. Das hört sich nach einem Fall für die Polizei an. Die arbeiten zwar lausig, aber dafür umsonst. Das geht nicht. Die Polizei würde Fragen stellen, die ich nicht beantworten möchte. Dann beantworten Sie mir einige Fragen. Nur wenn Sie mir versprechen, dass niemand die Antworten erfährt. Ist es so schlimm? Meinem Bruder droht eine langjährige Gefängnisstrafe. Ihr Bruder ist ein Verbrecher. Er sieht sich nicht als Verbrecher, aber das Gesetz schon. Können Sie mir das eingehender erläutern? Mein Bruder ist Einbrecher. Er bricht in fremde Wohnungen ein. Er ist so gut, dass die meisten Einbrüche nicht oder erst nach Tagen bemerkt werden. Ha. Am aktivsten ist er im Sommer. Da stehen überall Fenster und Balkons offen. Er wurde noch nie geschnappt. Nein, ich glaube nicht. Er ist seit Jahren aktiv. Schon als Jugendlicher hat es ihn fasziniert, in fremde Wohnungen einzudringen. Ich habe ihm zu einer Psychotherapie geraten. Das ging auch einige Wochen ganz gut, bis der Psychologe in seiner Wohnung einige Armbanduhren vermisste und bei einer Sitzung am Handgelenk meines Bruders eine davon entdeckte. Der Psychologe hat ihn nicht angezeigt. Er hat meinen Bruder gefragt, ob er ihm eine seltene Armbanduhr beschaffen könne. Seither bricht Andreas auch im Auftrag anderer in Wohnungen und Geschäfte ein. Vielleicht hat er sich zur Ruhe gesetzt. Das hätte er mir gesagt. Andreas ist ein Pedant. Er hat alles immer notiert, all seine Einbrüche mit Datum. Er hat mir sogar eine Zeit lang nach jedem Einbruch eine SMS geschickt, bis ich ihm sagte, dass ich davon nichts mehr wissen möchte. Seither haben wir auch nicht mehr darüber geredet. Wie oft war er als Einbrecher unterwegs? Im Sommer 2 bis 3 Mal die Woche, sonst nur 1 bis 2 Mal im Monat. Aber wir hatten wöchentlich Kontakt und er hat immer reagiert, wenn ich simste. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Nein, aber ich kann dafür sorgen, dass uns der Hausmeister reinlässt. Übernehmen Sie den Auftrag? Ich nickte, ließ mir aber anmerken, dass ich meine Begeisterung in Grenzen hielt. Frau Portman legte die 500er auf meinen Schreibtisch und danach fuhren wir gemeinsam zu Andreas Portmans Wohnung. Unterwegs verstaute sie die Sonnenbrille und pflegte ihre verweinten Augen. Der Hausmeister musterte uns argwöhnisch. Normalerweise mache ich sowas nicht. Das gibt nur Ärger. Aber bei der Schwester mache ich eine Ausnahme. Sie sind Ihr Freund? Philip Maloney ist mein Anwalt. Bin ich das? Sie müssen sich keine Gedanken machen. Es geht nur darum, dass in der Wohnung meines Bruders ein wichtiger Vertrag herumliegt, der uns beide betrifft. Je weniger ich weiß, umso besser. Sie haben nichts dagegen, dass ich ein Foto knipse? Und ob ich etwas dagegen habe, das ist gegen meine Persönlichkeitsrechte. Ach, die Leute laden heute alles aufs Internet. Aber wenn man sie fotografieren will, werden sie zickig. Ich bin nicht zickig. Ich sehe nur nicht ein, weshalb sie uns knipsen wollen. Zu meiner eigenen Sicherheit. Wenn sie nichts zu verbergen haben, ist es halb so wild. Mein Anwalt wird Ihnen gerne die Rechtslage erläutern. Nicht wahr, Herr Maloney? Sie sollen jetzt rechts abbiegen und uns in Ruhe lassen. Na gut. Aber ich komme in 10 Minuten zurück und dann schließe ich wieder ab. So, gehen Sie rein, aber machen Sie keinen Unfug. Mir fiel sofort auf, dass es in der Wohnung nach abgestandener Luft roch. Immerhin stank es nicht und es deutete nichts darauf hin, dass sich in der Wohnung eine Leiche befand. Das war immerhin etwas. Meine Klientin schaute kurz in alle Zimmer und ging danach direkt zu einem Schreibtisch. Nachdem sie 2 Schubladen geöffnet hatte, hielt sie ein Heft in der Hand. Darin hat er seine Einbrüche dokumentiert. Aha. So. Vor einer Woche ist er in eine Wohnung an der Enzianstraße 23 eingebrochen. Bei einem Herrn Türler. Steht da auch, was er mitlaufen ließ? Nein, nur der Tag und die Adresse. Aha. Sie sollten Herrn Türler aufsuchen und herausfinden, was gestohlen wurde. Steht in dem Heft, ob er einen Auftraggeber hatte? Nein, aber er hat zuletzt oft Aufträge angenommen. Gibt es Örtlichkeiten, wo sich Auftraggeber und Einbrecher zum Smalltalk treffen? Das läuft alles über Kontakte. Mein Bruder sagte, dass die Unterwelt wie ein riesiges Netzwerk funktioniert. Man muss nur wissen, in welchen Bars man zu welcher Zeit auf die richtigen Leute trifft. Dann schlage ich vor, dass ich mich ein wenig in den Bars umhöre. Darin habe ich eine hohe Sozialkompetenz. Das können Sie später machen. Zuerst finden Sie heraus, was er an der Enzianstraße gestohlen hat. Sie legte das Heft zurück in die Schublade. Ich hatte mir zur Sicherheit die Adressen der drei letzten Einbrüche aufgeschrieben. Die Enzianstraße lag in einem ruhigen Wohnquartier mit Häusern, die im Jugendstil erbaut waren und die von außen erahnen ließen, dass ich mir keine der Wohnungen hätte leisten können. Als ich am Abend bei Herrn Türler klingelte, rechnete ich nicht damit, eingelassen zu werden. Doch Herr Türler erwies sich als vorbildlicher Gastgeber. Sind Sie Irre oder Amerikaner? Das ist hochinteressant. Die echte amerikanische Küche ist mir fremd. Die Irren mögen es gerne deftig. Was mögen Sie? Ein saftiges Steak mit Beilage. Das ist eine üppige Vorspeise, ha? Unser eins ist nur einmal. Vor- und Nachspeise überlasse ich jenen, die sich das leisten können. Humor ist eine gute Eigenschaft, wenn man gemeinsam kochen möchte. Ja, ich überlasse das Kochen ganz humorlos den anderen. Wir sollten in die Küche gehen. Haben Sie schon eine Idee, was Sie kochen möchten? In der Küche bin ich völlig talentfrei. Meine Stärken liegen in anderen Zimmern. Ma, jetzt irritieren Sie mich. Sie sind doch der Mann, der sich beim anonymen gemeinsamen Kochen beworben hat, Mein oder? Name ist Philip Meloni, ich bin Privatdetektiv. Die Idee ist, dass wir anonym bleiben. Das gemeinsame Kochen soll uns verbinden, nicht unsere Biografie. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin hier, weil bei Ihnen eingebrochen wurde. Welche Wertgegenstände sind Ihnen abhanden gekommen? Na, eigentlich nichts. Sie vermissen nichts? Doch. Aber keine Wertgegenstände. Etwas Bargeld, nicht viel, 400 Franken. Und eine Urne. Eine Urne? Ja, sie stand da drüben auf dem Kamin. Das ist ein guter Platz für eine Urne. Zweifellos, ja. Ja, und ich dachte, das kann nicht sein. Wer soll bei mir einbrechen und eine Urne entwenden? Aber jetzt ist sie weg. Ich habe das der Polizei verschwiegen, weil es mir peinlich war. Ist die Asche eines Angehörigen in der Urne? Sozusagen. Millie, sie wurde 16 Jahre alt. Ihre Tochter? Millie war ein kleiner Hund. Sie hat mich 16 Jahre lang begleitet. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich das der Polizei verschwiegen habe? Der Einbrecher hat etwas Geld und die Urne mit Millie gestohlen. Das ist absurd, das glaubt mir niemand. Oh je, schon so spät. Er klopfte mit einem Finger auf seine Armbanduhr. Der anonyme Koch ließ auf sich warten. Herr Türler zeigte mir auf seinem Handy ein Foto, auf dem die Urne auf dem Kamin zu sehen war. Und er bat mich, ihm Millie zurückzubringen. Als ich ihm sagte, dass ich auf Auftragsbasis arbeite, wünschte er mir viel Glück. In meinem Beruf trifft man immer wieder auf seltsame Gestalten und noch seltsamere Motive. Allerdings hatte ich bis dahin noch nie von einem Einbrecher gehört, der die Urne eines verstorbenen Hundes entwendete. Da die Nacht noch jung war, rief ich da die Frau Stäger an, die ebenfalls unerwünschten Besuch von Andreas Portmann erhalten hatte. Sie zeigte sich überrascht und lud mich zu sich nach Hause ein. Ich habe Ihren Namen gegoogelt. Sie scheinen einigermaßen seriös zu sein. Einigermaßen? Wer außer der örtlichen Polizei hat etwas Böses über mich geschrieben? Ich habe die Polizei nicht verständigt. Ehrlich gesagt, hatte ich bis vor einer Stunde geglaubt, dass ich mich geirrt hatte. Weil nichts gestohlen wurde. Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, dass kurz zuvor jemand in der Wohnung war. Aber die Tür war abgeschlossen und durch die Katzentür kommt niemand rein. Aber sie ist hilfreich, wenn man ein Fenster öffnen möchte. Ich habe sofort alles kontrolliert, aber es fehlte nichts. Computer, Schmuck, Fotoapparat, alles war noch da. Und die Katze lebt noch. Und wie? Jetzt schläft sie gerade. Sie ist jung und wild, ganz anders als Oskar. Der war in den letzten Monaten so ruhig. Oskar hieß ihr Kater. Ja. Den musste ich einschläfern lassen. Der war sehr ruhig. Haben Sie ihn kremieren lassen? Ja, das finde ich toll. Früher wurden tote Tiere einfach entsorgt. Heute kann man die Asche mit nach Hause nehmen. Kann ich die Urne sehen? Klar, da drüben im Regal. Das war sein Schlafplatz. Aber das kann doch nicht sein. Da steht keine Urne. Aber die stand doch immer da. Sind Sie sicher? Das wäre mir doch aufgefallen. Das hätte ich doch gemerkt. Als Sie damals nach Hause kamen, hatten Sie da das Gefühl, dass etwas fehlt. Ja, schon. Aber als ich dann sah, dass das Geld und der Schmuck noch da war, habe ich nicht weiter gesucht. Glauben Sie echt, dass der Einbrecher Oskars Urne geklaut hat? Das ist doch total verrückt. Weshalb sollte denn das jemand tun? Diese Frage konnte ich ihr nicht beantworten. Ich bat sie, mir ein Foto der Urne zu zeigen. Sie war kleiner als jene, die Herr Türler vermisste. Offenbar gab es in der Stadt jemand, der für die Asche von Tieren gut bezahlte. Als ich am nächsten Morgen meine Klientin darauf ansprach, war sie verblüfft. Andreas hat mich bei unserem letzten Gespräch gefragt, ob ich wisse, dass es Tierkrematorien gibt. Ich hatte davon in der Zeitung gelesen. Er fand es albern. Andreas hatte nie ein Haustier. Es scheint so, als habe er von jemand den Auftrag gekriegt, die beiden Urnen zu entwenden. Wer sollte für so etwas bezahlen? Waren das berühmte Tiere? Ganz normale Hunde und Katzen. Ich rechne jede Minute mit einem Anruf der Polizei. Andreas ist etwas zugestoßen. Ich habe ihn immer davor gewarnt. Eines Tages wird etwas passieren oder sie schnappen dich. Er hat gesagt, dass er sich nicht schnappen lässt. Aber das sagen alle. Man kann noch so gut sein und an alles denken. Irgendwann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Oder jemand kommt unvermittelt nach Hause. Aber wenn er geschnappt wurde, hätte sich die Polizei bei mir gemeldet. Nein, es ist schlimmer. Er lebt nicht mehr. Ich werde herausfinden, was es mit dem Tierkrematorium auf sich hat. Hat er eine Adresse genannt? Nein, aber ich glaube nicht, dass es viele davon gibt. Schon bald wusste ich, dass sie recht hatte. Die meisten Krematorien für Tiere befanden sich nicht in der Stadt, bis auf eines. Es befand sich, sinnigerweise, in der Nähe eines Friedhofs. Herr Kanonika begrüßte mich zurückhaltend und würdevoll wie ein Bestatter. Haustiere sind mir als ein treuer Freund. Sie begleiten uns über Jahre und sie werden ein Teil von uns. Deshalb ist es ganz normal, dass wir uns würdevoll von Ihnen verabschieden möchten. Haben Sie Ihren Hund dabei? Nein, ich wollte mich nur mal erkundigen, was mit ihm geschieht, wenn er tot umfällt. Wir arbeiten nicht viel anders als ein Krematorium für Menschen. Alles in kleinerem Rahmen, aber mit der gleichen Sorgfalt. Wir bieten über ein Dutzend verschiedene Urnen an. Möchten Sie sehen? Wie viel kostet eine Urne? Das ist abhängig vom Modell und der Größe. Ich interessiere mich für eine Luxusurne. Was verstehen Sie darunter? Sie sollte so teuer sein, dass sie wertvoll wie ein Schmuckstück ist. So etwas finden Sie bei uns nicht. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, eine eigene Urne anfertigen zu lassen. Sie aber verkaufen nur Standardurnen. Ich zeige Ihnen gerne unsere Modelle. Ein andermal. Ein Bekannter hat uns Ihr Tierkrematorium empfohlen, Herr Türler. Er war bei Ihnen, nachdem seine Millie verstorben war. Millie? Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Wenn es soweit ist, rufen Sie mich einfach an. Ich hole den Hund bei Ihnen oder im Tierspital ab. Hier. Er reichte mir eine Karte mit den nötigen Angaben. Unterwegs aß ich ein Sandwich, das besser schmeckte, als es aussah. Normalerweise kümmere ich mich nicht darum, wie vielen Hunden ich unterwegs begegne. Es waren einige. Und Herr Kanonika schien ein lukratives Geschäftsfeld gefunden zu haben. Als mich meine Klientin anrief, ahnte ich bereits, was mir wenig später auf dem Polizeipräsidium bestätigt wurde. Na, Maloney, haben Sie Ihre Klientin nicht vorgewarnt? Wer Sie anheuert, sollte schon mal seine Sterbeurkunde ausdrucken. Sie verwechseln das mit der Aufklärungsrate. Die Polizei sagt, dass Andreas tot aufgefunden wurde. So ist es. Wir haben bei ihm Ausweise gefunden. Und Andreas Portmanns Fingerabdrücke sind aktenkundig. Das kann nicht sein. Ihr Bruder wurde vor 10 Jahren bei einem Einbruch erwischt. Er erhielt eine Bewährungsstrafe. Davon hat er mir nie etwas erzählt. Das ändert nichts an der Tatsache. Wir fanden beim Toten typisches Einbruchswerkzeug. Haben Sie auch eine Urne gefunden? Eine Urne? Ja. Wollen Sie mich veräppeln, Maloney? Das ist nicht notwendig. Sie sind das geborene Fettnäpfchen. Andreas Portmann wurde erschlagen. Vermutlich von einem Komplizen. Was wissen Sie darüber? Andreas hat nie mit deinem Komplizen gearbeitet. Offenbar hat er Ihnen nicht alles erzählt. Da bin ich hundertprozentig sicher. Er sagte, das Risiko sei viel zu groß. Er hat immer allein gearbeitet. Gearbeitet? Nennt man das jetzt so? Sie sind die Schwester und Sie wussten, dass Ihr Bruder nichts anderes tat, als in Wohnungen einzubrechen. Er hat nie jemanden bedroht oder verletzt. Auch das noch, ein Gentleman-Einbrecher. Es muss etwas mit den Urnen zu tun haben. Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Was für Urnen? Wenn wir wissen, was er zuletzt erbeutet hat, dann können wir gezielt suchen. Dann suchen Sie nach einer Urne. Nicht schon wieder, Maloney. Urnen werden nicht gestohlen. Außer bei Wahlen und Abstimmungen. Aber nicht bei uns. In der Schweiz geschieht so etwas nicht. Wir sind so demokratisch, dass es der Mehrheit egal ist, was die Minderheit macht. Irgendwann gehen nur noch die Politiker wählen. Es interessiert Sie gar nicht, was mit meinem Bruder geschehen ist. Für Sie ist es nur ein Fall, eine Statistik. Mehr nicht. Das stimmt nicht, junge Dame. Aber wir dürfen keine Emotionen an uns heranlassen. Das ist wie bei einem Bestatter. Pietät und Würde. Ich verzichtete auf eine Replik und begleitete meine Klientin in ein Café, wo sie bei einer Tasse heißer Schokolade ihrem Bruder nachtrauerte. Ich dachte an die Asche der Haustiere, an das Krematorium und die Einbrüche. Noch hatte ich keine Ahnung, wie das alles zusammenpasste. Der wolkenverhangene Himmel passte zu meiner Laune. Ich betrat das Tierkrematorium und wurde sogleich von einem Herrn mit Leichenbittermine empfangen. Herr Kanoniker hatte aus einem Gesichtsausdruck eine Berufung gemacht. Ist es soweit? Noch geht es mir gut. Und wie geht es Ihrem Hund? Mein innerer Schweinehund fühlt sich prächtig. Ich dachte, Sie wollten sich heute die verschiedenen Urnen anschauen. Danke, danke, aber es eilt nicht. Ich interessiere mich für etwas anderes. Ich verstehe nicht. Jean-Pierre Türler und Nadja Stäger. Die Namen kommen mir bekannt vor. Sie sind Kunden. Beide haben Tiere bei Ihnen einäschern lassen. Und? Waren die beiden am selben Tag hier? Weshalb interessieren Sie sich dafür? Ich bin Privatdetektiv. Arbeiten Sie für die Versicherung von Frau Piekenhuber? Frau Piekenhuber, ja, das kann gut sein, aber in meinem Beruf ist Verschwiegenheit Teil der Honorarvereinbarung. Ich habe darüber bereits telefonisch Auskunft gegeben. Um den Fall abschließen zu können, benötige ich noch einmal eine Schilderung der Ereignisse. Sie vermisste einen Diamantring. Ah. Sie war außer sich, weil sie glaubte, den Ring hier verloren zu haben. Aber da war kein Ring. Herr Türler und Frau Steger beteiligten sich an der Suche. Der Ring wurde nicht gefunden. Nein. Könnte ihn jemand in einer Urne versteckt haben? Das ist theoretisch möglich, aber weshalb sollte das jemand tun? Wer war sonst noch anwesend? Niemand. Sie haben keine Angestellten? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich hoffe, dass Frau Piekenhuber nichts Schlechtes über mich verbreitet. Im Internet kann man heutzutage alles bewerten. Ein negativer Eintrag könnte mein Tierkrematorium in Verruf bringen. Ich beruhigte den Mann und freute mich auf die nasskalte Luft. Doch mittlerweile hatte die Sonne die Wolken verjagt. Die plötzliche Helligkeit bohrte sich in mein Gehirn und verursachte einen unangenehmen Schmerz, den ich mit einer Tasse Kaffee betäubte. Danach rief ich bei Herrn Türler an. Der Anruf wurde auf sein Handy umgeleitet und wenig später saß ich in seinem noblen Büro. Ma, der Einbrecher ist tot? Haben Sie nicht ein bisschen übertrieben gehandelt? Ich habe ihn nicht getötet. Was ist mit der Urne? Haben Sie Millie gefunden? Ich bin der Lösung des Falles auf der Spur. Aber was schauen Sie mich so an? Alles begann im Tierkrematorium. Also, wie meinen Sie das? Eine Frau vermisste ihren Diamantring. Ja, das war sehr emotional, gell? Zuerst war sie verzweifelt, dann hat sie alle anderen beschuldigt, sie bestohlen zu haben. Der Ring tauchte nicht mehr auf. Ja, vermutlich hat sie ihn woanders verloren, gell? Oder er wurde gut versteckt. Worauf wollen Sie hinaus? Niemand bricht in eine Wohnung ein, um eine Urne mit der Asche eines Hundes zu stehlen. Also, ich habe nach wie vor keine Erklärung dafür. Ein Diamantring wäre eine gute Erklärung. Ui, Sie glauben, dass der Ring in der Urne war? Sie oder Frau Steger haben ihn darin versteckt. Also, das verstehe ich nicht. Das macht nichts. Hauptsache, mir geht ein Licht auf. Also, mich interessiert einzig Millie. Ich möchte nicht, dass sie in den Händen böser Menschen ist. auch wenn sie nicht mehr lebt. Sie soll ihre Ruhe haben. Nachdem ich ihm erläuterte, dass unsereins auch ab und zu etwas essen müsse, lud er mich in die Betriebskantine ein, was ich dankend ablehnte. Als ich vor Frau Stegers Wohnungstür stand, machte ich mir keine großen Hoffnungen, dass sie auf mein Klingeln reagieren würde. Doch ich wurde überrascht. Sie sah blass und niedergeschlagen aus. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie haben mich auf die richtige Fährte gebracht. Es war eine blödsinnige Idee. Aber als ich Andreas davon erzählte, war er begeistert. Für ihn war jeder Einbruch Adrenalin pur. Er war süchtig danach. Wie gut haben Sie Andreas Portmann gekannt? Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Sie riefen ihn an, nachdem Sie den Diamantring in der Urne versteckt hatten. Es ging alles so schnell. Der Ring lag am Boden. Ich sah sofort, dass er wertvoll war. Ich war mir sicher, dass es Oskars Urne war, aber ich hatte mich getäuscht. Sie wussten, dass der Ring in der Urne war, die Herr Törler mit nach Hause nahm? Ja, und ich wusste seinen Namen. Wir hatten uns zuvor unterhalten. Dann war der Einbruch in Ihre Wohnung nur vorgetäuscht. Das war Andreas Idee. Er sagte, wenn beide Urnen gestohlen werden, würde niemand auf die Idee kommen, dass ich es war. Er brach bei Türle ein und entwendete die Urne. Weshalb haben Sie Portmann getötet? Wir hatten eine heftige Auseinandersetzung. Aber er wollte nicht nur das vereinbarte Honorar, er wollte auch mich zurück. Er wurde zudringlich. Ich weiß nicht mehr, was genau geschah. Er lag plötzlich am Boden und er hatte eine stark blutende Kopfwunde und ich hielt eine Eisenstange in der Hand. Das alles nur wegen eines Diamantrings. Ich kann die Miete nicht mehr bezahlen und ich habe Schulden. Der Ring war wie ein Geschenk. Es lief alles so gut, aber dann... Er hätte mich in der Hand gehabt. Ich wäre ihm ausgeliefert gewesen. Da schlugen Sie zu. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber ich weiß, dass ich ihn getötet habe. Was geschieht jetzt? Rufen Sie die Polizei? Das übernehmen Sie, das macht einen besseren Eindruck. Haben Sie die Urne hier? Die Urne? Ja, die gestohlene Urne. Ja, es war kein gutes Gefühl, in der Asche nach dem Diamanten zu suchen. Eine Stunde später erschien die Polizei. Frau Steger legte ein Geständnis ab und der Polizist kratzte sich irritiert am Ohr. Üble Sache, Maloney. Ein Mann wird getötet, weil ein Diamant eingeäschert wurde und zwei Urnen verschwinden, weil eine Frau ihren Ring verlor. Nicht ganz, aber Sie sind der Wahrheit haarscharf auf der Spur. Muss ich jetzt noch mal alles wiederholen? Nicht jetzt. Aber Sie dürfen das gerne auf dem Präsidium tun. Dann nehmen wir alles auf Video auf und danach wird das Video analysiert. Falls Sie sich zwischen euch an die Nase fassen, wissen wir, dass Sie gelogen haben. Frau Steger sagt die Wahrheit. Das behaupten Sie, Maloney. Weshalb sollte ich lügen? Weil sie ihren Komplizen loswerden wollte. Das ist nämlich zu 99% das Hauptmotiv, wenn ein Einbrecher oder Räuber getötet wird. Sie wollen uns doch nicht diese schöne Statistik kaputt machen. Was eigentlich mit der Urne, die Sie unterm Arm tragen, Maloney? Ist das nicht ein Beweisstück? Das Beweisstück ist der Diamantring. Er dürfte sich irgendwo in der Wohnung befinden. Er ist im Bad? Sehr gut. Sehr gut. Dann werden wir jetzt das Bad konfiszieren. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ich fuhr mit der Urne unter dem Arm zu Herrn Törler. Dieser war so gerührt, dass er mich umarmte. Da ich mir davon auch nichts kaufen konnte, fuhr ich zu meiner Klientin. Sie hörte mir aufmerksam zu, als ich ihr schilderte, weshalb ihr Bruder ums Leben kam. Danach lud sie mich zu einer Pizza ein. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Urne, dritter und letzter Teil.